Glenn Belsnur missachtet die Warnungen seiner Eltern und bricht zu einem Abenteuer auf hoher See auf. Belsnur? Er schlug die Augen auf und wusste sofort, was geschehen war. Graues Morgenlicht sickerte durch die Vorhänge. Er blickte auf seine Armbanduhr. 7:15. Dann setzte er sich auf und schob die Decke weg. Kalte Luft strich über seinen Körper. Er fröstelte. »Wer?« fragte er, an die Männer und Frauen gewandt, die sich in sein Zimmer drängten. »Susie Smart«, verkündete der in einen grellbunten Pyjama gekleidete Ignaz Thug. Belsnur stand auf, zog seinen Bademantel über und ging wie betäubt zur Tür. »Wissen Sie, was das bedeutet?« fragte ihn Wade Fraser. »Ja, ich weiß genau, was das bedeutet.« Belsnur ging über den Hof. Schweigend trotteten die anderen hinter ihm her. Da lag sie, auf der Veranda, nur wenige Schritte von ihrem Quartier entfernt. Belsnur beugte sich über sie und berührte ihren Nacken. Eiskalt. Kein Leben mehr. »Sie haben sie untersucht?« fragte er Bubble. »Sie ist wirklich tot? Kein Zweifel möglich?« »Sehen Sie sich Ihre Hand an«, sagte Fraser. Belsnur nahm seine Hand von Susis Nacken. Blut klebte daran. Er blickte hinunter und sah das geronnene Blut in ihrem Haar. Der ganze Hinterkopf war voll davon. Jemand hatte ihr den Schädel eingeschlagen. »Wie stehen Sie jetzt zum Ergebnis Ihrer Autopsie, Doktor?« wandte er sich wieder an Bubble. »Ihre Ansicht über Tall Chiefs Tod. Wollen Sie sie nun revidieren?« Schweigen. Nicht weit von Susis Leiche entfernt lag ein Laib Brot. Belsnur deutete darauf. »Das muss sie in der Hand gehabt haben.« »Sie hat es von mir«, sagte Toni Dunkelwelt. Sein Gesicht war grau vor Entsetzen, seine Stimme kaum hörbar. »Als sie meine Wohnung verließ, gestern Nacht, bin ich unverzüglich schlafen gegangen. Ich habe sie nicht umgebracht. Ich wusste nicht einmal, dass sie tot ist, bis ich Dr. Bubble und die anderen rufen hörte.« »Niemand sagt, dass du es getan hast«, erwiderte Belsnur und dachte. »Ja, sie war nachts immer unterwegs, von einer Tür zur anderen. Wir haben uns darüber lustig gemacht, über ihre Besessenheit. Aber sie hat nie jemandem wehgetan. Ned Russell, der Neuankömmling, trat näher. Obwohl er Susie gar nicht gekannt hatte, zeigte sein Gesichtsausdruck deutlich, wie betroffen er von dem Geschehen war. »Haben Sie gesehen, was Sie sehen wollten?« fragte ihn Belsnur harsch. »Ich frage mich, ob man mit dem Transmitter in meiner Kapsel nicht Hilfe herbeirufen könnte.« »Die Kapselsender sind zu schwach. Viel zu schwach.« Steif erhob sich Belsnur wieder. »Terra ist für das alles verantwortlich«, dachte er. Morley und Bubble hatten diesen Verdacht bestätigt. Gestern Abend, als sie Russell zu ihm hinübergebracht hatten. Unsere eigene Regierung hat Versuchstiere aus uns gemacht. Ratten in einem Irrgarten des Todes. Eingesperrt mit einem kaltblütigen Mörder, der uns einen nach dem anderen ausschaltet. Morley winkte ihn beiseite, weg von den anderen. Sollen wir es ihnen wirklich nicht sagen? Sie haben ein Recht zu wissen, wer ihr Feind ist. Nein, ich will nicht, dass sie es erfahren. Die Moral in der Siedlung ist ohnehin an einem Tiefpunkt angelangt. Wenn sie wüssten, dass Terra sie als Versuchskaninchen benutzt, würden sie allesamt wahnsinnig. Wie Sie meinen. Sie sind der Leiter der Kolonie. Es war nicht zu überhören, dass Morley ganz anderer Ansicht war. Später. Belsnur legte seine sehnigen Finger beschwichtigend um Morleys Arm. Später können wir es Ihnen immer noch sagen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Der kommt nie. Sie werden sterben, ohne den Grund dafür erfahren zu haben. Und vielleicht ist das auch besser so, dachte Belsnur. Ich beantrage die Genehmigung zu einem Erkundungsausflug in die nähere Umgebung, meldete sich Morley unvermittelt. Russell will auch mitkommen. Belsnur sah ihn an. Wozu? Ich kenne nur die Miniaturversion des Gebäudes. Höchste Zeit also, sich einmal das Original genauer anzusehen. Na schön. Aber nehmt jemanden mit, der sich hier auskennt. Ich werde mitgehen, sagte Betty Jo Byrne. Es sollte noch ein Mann dabei sein, beharrte Belsnur. Aber es ist ein Fehler, dass wir nicht zusammenbleiben, dachte er. Der Tod kommt zu denen, die allein sind. Nein, besser zwei. Nehmt Fraser und Thug mit. Damit war die Gruppe aufgespalten, denn weder Roberta Rockingham noch Bert Kossler waren zu so einem Ausflug imstande. Beide hatten die Siedlung noch nie verlassen. Ich bleibe hier bei den anderen. Ich komme auch mit, sagte Maggie, die sich die geröteten Augen rieb. Aber warum? Belsnor blickte in die Runde. Warum will jeder auf einmal die Siedlung verlassen? Hier sind wir viel sicherer. Doch die Erkenntnis, dass das nicht wahr war, klang in seiner Stimme deutlich mit. Er konnte es selbst hören. Also gut. Dann viel Glück. Er wandte sich Morley zu. Bringen Sie eine dieser singenden Fliegen mit, falls Sie nichts Besseres finden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Morley marschierte los. Die anderen Freiwilligen folgten ihm. Sie werden nie wieder zurückkommen, dachte Belsnor. Er spürte, wie sein Herz schwer und dumpf und langsam schlug, so als würde in seiner Brust das Pendel der kosmischen Uhr träge hin und her schwingen. Das Pendel des Todes.